Ein Moment. RTL. RTL, Background am Gespräch. Wir haben 4 Minuten auf 12. Wo steht Kirsch Haut? Eng von den Frauen. Lo am Background beim Roy Grotz am Studio aus der Weihbischofer Generalvikar Leo Werner. Salü Roy. Ja, salü an schönen guten Mittag, Leo Werner. Ja, merci, dass der Heisitz am April kriegt er 63 Jahre zu Wettelbrick geboren, 1988 vom Erzbischof Henge geweiht und in der anderen über lange Jahre noch Omonie von Jungbauern an Jungwinzer. 2015 auf der Generalvikar 4 Jahre drauf tun Weihbischof. Und sich, als das Jahr dann eine weitere Nomination drin, wenn das so weitergeht an dem dritten Takt, oder? Das lebt nicht Mann, Herr Gott. Das lebt der Mann. Das ist auch das, wenn ich das Stobäuse nicht vorstellen kann, glaube ich so, dass eine kurze Erklärung der Weihbischof hat mich stehen. Das Geweiht wie Bischof, wir hätten all seine Funktionen noch. Nein, nicht all seine Funktionen, noch nicht juridisch zu sagen, dass ich den Hölft, dem Erzbischof, und die französischen Termine, weg auxiliär, drückt das mehr aus, dass er also dem Bischof, dem eigentlichen Bischof von der Diözese Hölft, notamment für alle Dinge der liturgischen Feiern, kann natürlich als Sakramente spenden, und nur da war nicht zu so, wenn ich bloß plastisch will machen, für die Ernennungen zum Beispiel von Leuten, also den etwas zu sagen, dann hat die UC, dass der Bischof an der Weihbischof hilft ihm da, wo ein Delegiert. Ich habe gesagt, jetzt Hand, das ist aber nicht ganz falsch. Das ist nicht ganz falsch. Ob ihrem Wappen steht, so direkt auf Latengisch? At Fontes Fidei, also zu der Quelle vom Glauben. Gilt das noch immer für ihr? Ja, das gilt. Ich komme gerade in einer Retreat, wo ich neu ob zu der Quelle von meinem Glauben hingestoßen bin. Und ich will ja helfen, dass ja meine Mission am Fung geholt, den Menschen zu helfen, dass sie den Glauben können für sich entdecken als ein Plus-Value für ihr Leben. Ob das völlig raus, geht ihr nicht einfach mit der Zeit mehr desillusioniert an seinen Beruf ran? Natürlich spielen wir auch auf die 10-Jahre-Trennung Kirchen erstellt und die wir ja dieses Jahr so nicht feiern, mehr von 10 Jahren hier sind. Das hängt ganz davon auf, wie die Perspektive ist, die ihn auf die Gesellschaft tut, die ihn auf die Kirche tut. Wenn ich nicht mehr retro-orientiert werde, gebe ich so eine Logik von Verlust, von Rufgur, von Zöllen. Wenn ich noch hier gucke, dann sehe ich allzeit und die Herausforderungen. Es gibt immer neue Menschen, die sich für Gott begeistern, die wollen leben. Und mit denen will ich noch hier gehen. Wie fängt das dann ab? An der Schule ist das ja dann nicht mehr möglich. An der Schule ist es nicht mehr möglich, da das sind von den großen Konsequenzen von den neuen Rapporten, sind da das also den Religionsunterricht an der Schule aufgeschafft ist, wo man nach ungefähr über 60% von der Grundschule kann am Religionsunterricht hatte sie mal lo bei der Katechese. Und ich verhimmle nicht, dass an den letzten Jahren 12 von den angeschriebenen Kanner an der Hauptsache an der Katechese auch deutlich ein Jahr aufgegangen ist. Für sich lo ein bisschen zu stabilisieren, die 7500. Wenn ich gucke, wie viele Leben das wir an dem Fundamental haben, wenn ich auch nach der Primär hole von den internationalen Schulen, da sind wir ungefähr ja bei 8%. Das kann ich in zwei Richtungen gucken. Kann ich so also kriegen 92% von den Kanal zu Lützburg. Mhm. Nicht mehr viel Mathe von Religion und von Glauben. Kann ich noch so erstaunlicherweise sind nicht nur 8%, weil Praxis liegt ganz deutlich drin. Du musst auch sagen, dass die Eltern da müssen mit engagiert sind. Sie müssen sich engagieren an der Präparation. Sie müssen Zeit dafür hergehen. Und da müssen Kanal natürlich begeistert bleiben. Das heißt, es bleibt Luft nur, wenn du gesagt hast, 8 zu 92, ja, mit dafür muss ihn aber auch dann an den Poren, so nicht nur auch salopp Gas gehen, an ein Offerhund, die keiner ausspricht, an die Eltern mitzieht. Ja, und dass du mal kein inhaltliches Modell, du hast Alpo für sich gefordert. Es geht das einfach. Also ich kann nicht sagen, gerade ich sie selber an der Katechese, die letzte Samstag, sind zwei Mammen bei mir gekommen, ihr kann nach sich und gesagt, als Kant könnt immens gern dahin. Das encourageiert ihn natürlich, das nicht vielleicht überall so. Mir geht es, die Kanner, die los kommen, die sind auch gedroht von ihren Eltern. Und das ist eng von den Konsequenzen, dass man da trotzdem mehr auf eine Kirche von der Decision hinsteuern, wie die, wenn ich so will, von der gewohnt ist. Das ist ja auch helle Stuhl, das müsste ja auch ein Renouveau, ein Redepair gehen, oder? Dat weiß ich nicht, also Teil ist durchaus für in allem Dinge mal ein Jahr, wo ein ganz Party profitieren, für auf Rom zu gehen. Wir werden uns also bis zum Bitto 5 Friesen und für auf Rom, die auch alkeers begleitet sind. Aber ich weiß nicht, ob das den eigentlichen Grund ist. Da können verschiedene Impulse gesagt gehen, aber wir müssen unseren Job zuletzt machen. Was müsste denn in der Konvention, wenn es nicht gibt, neu verhandelt oder geschrieben gehen, 10 Jahre drauf, wo das Realitäten all kennt, wo die Kirchenfabriken, notamment gruppiert, wo die Kirchenfonds funktioniert, wo gehen nicht all die neuen Entitäten, die Fondationen, ihr meint, ob die kommen nach, funktionieren doch an ihrem Bereich. Voilà. Müsste neu geschrieben gehen, neu verhandelt oder gif sozusagen den Addendum der nächsten nach ein Jahr reajustiert gehen? Muss ich ganz ehrlich sein, an den Kulwas-Gesprächen, die ich schon mit Regierungsvertretern hatte, die haben klar und deutlich gesagt, das könnte nicht zwingend Revirement de Fontaine-Comble. Also wir brauchen nicht zu mengen, dass die Rapportologie komplett neu geschrieben gehen, noch nicht in einer neuen Regierung. Das würde ich gegen Menge, was durchaus ihr sollt da betrügt sein, da das nur 10 Jahre, wo wir die neuen Texte haben. Dass dort die Regierung aber auch kennt, mal ein paar Jahre durch zusammenrufen mit allen Kulten, um zu gucken, wie ist die Bilanz bis jetzt, wie gesagt, da aus. Und darüber heraus, weil aber die meisten Texte mehr spezifisch nach die katholische Kirche visieren, den Impact ist viel mehr groß nach für sie, gebe ich es gut von, wenn wir auch ein paar Jahre revidiert gehen, für aus unserer Sicht auch die D4 auf den Tisch zu legen, die die neuen Texte mit sich bringen. Das geht über das finanziell daraus. Also das finanziell ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich gebe so ein, die Reform hat Gutes und Mann auch Gutes. Wenn ich bei den positiven Aspekten ging bleiben, da ging ich so ein, mir ein anderes Verhältnis kriegt zu der Politik, die Kirche von Lützeburg. Der Fakt, dass der Erzbischof an einen Dialog getraut hat mit der demolischen Gambia-Koalition und nicht einfach stur auf Opposition geschaltet hat, wäre eigentlich richtig, auch wenn ihm das viel geworfen ist. Wir erfuhren nicht mehr einen Antiklerikalismus, den es nach 4 Jahren gab. Heute kann keine so, dass die katholische Kirche von ganz grossen Privilegien profitieren. Das meine ich mal auf einer positiven Seite. Das hat Kardinal Johann sich direkt affischiert. Zurück zu einer Basiskirche, die auch im Dat lebt, was dann sich an den Urtexten oder den Testamenten steht. Das ist richtig, dass eine Kirche, die operieren nicht fest gesagt hat, die nicht mehr, wenn sie so will, künstlich vom Staat patroniert wird oder im Leben gehalten wird. Dann ab der zweite, das aber, wenn ich mir auf die negative Auswirkungen guckt, aber die schon abgeschnitten hat, dass den finanziellen Druck, den ist ganz stark, an den leidet sowohl auf die Schülerin vom Bistum, was besonders die Besoldung von den neuen Leuten betrifft, die muss nachgestellt gehen, und auf der anderen Seite den finanziellen Druck, den auf die Schülerin von den Poren leidet, für den Kult um Leben zu halten mit all der Infrastruktur, mit den Gebäuden und so weiter, die wir dafür brauchen. Das heißt, du kannst dich erwarten, dass der Staat auf eine Manier oder eine andere anklemmt. Aber ihr seht schon ganz am Slang vom Premierminister, also einen anderen Minister, einen Durchfilter. Es gibt den Logements-Durch, es gibt den Sozial-Durch, dass du wir dann den Kult-Durch, oder? Ich lausche den RTL und du könnt dir das Wort mit Tag 4. Das fand ich gut. Den Appell, den lanciert er also noch. Da komm, ich gucke mal, ob die Finanzen aktuell bezielte Staat für 150 Geistlich, so dass man das sind aktiver und nicht aktiver. Das sind zum großen Teil aktiver, ja. 20 Millionen, 2035 ist die Zahl auf 6 Millionen nach plafonniert. Paar laufen weiter, die musst weiter erstellen. Wie stemmt das? Wie sehen Finanzen vom Bistum aus? Also wir haben zentner den neuen Akkoren, also zentner 2016, wo am Fonds geholt kein Minister der Kulten mehr beikennt, haben wir 56 Leute auf unser Salärslöscht stehen. Und die gehen an der Hauptsache finanziert durch das, was die Societäten vom Bistum verdienen. Wir haben ein Massalarial, das immer am Gang mit Klammern, das ist nicht verwunderlich. Sie steigt doch sogar ganz drastisch. vom letzten Jahr, das ja für rund 600.000 Euro. Wir sind ungefähr bei über 2 Millionen, bald 3 Millionen. Wahrscheinlich die passieren wir das Jahr die 3 Millionen, die wir brauchen. Und wir sind in einer Situation, wo die Societäten vom Bistum nicht mehr fertig bringen. Den Budget von dem Bistum so zu drohen, dass du den Defizit absorbiert gehst. Und den musst du viel aus? Also, den Bistum hat das letzte Jahr über 1 Million Defizit gehabt, den hat das Jahr für drohen 2 Millionen, das sind letztes Jahr dann eben 1 Million war. Vom letzten Jahr haben wir noch nicht, von 23 hatten wir 1 Million, 22 hatten wir da 2. Das sind 23 besser ausgefallen, als das aber nicht, weil wir da besser geschafft hätten oder weil wir mehr erwirtschaftet hätten, mehr durch ein nicht rekurrent Reset, die wir gekriegt haben, durch ein Leck. Also wir gesehen, dass der Bistum in den nächsten Jahren als Bistum wird ein Durchstreck mitmachen. Wie lange soll die dann dauern? Das schwer zu sagen, das hängt zu einem guten Teil davon auf, wie weit die Projekte an der Hauptsache Immobilienprojekte, die wir am Niveau von der Stadt Lützeburg schon avancieren. Das ist die großen Haken. Die wissen, dass Immobilienprojekte zu Lützeburg ganz gern 10 Jahre brauchen, wenn nicht mehr. Ihr seid richtig an die Rolle kommen und das bei uns nicht ähnlich. Also die Leute an einer Saison, die 56 Leute, sind das lang geistlich oder auch Laien an dem Fall? Das sind alles. An der Hauptsache sind nicht geistlich. Mhm. Wenn an der Hauptsache geistlich angestellt, das ist ein weiteres Problem, den das Kirchenbild wird ein Stück verändern. Das hängt einmal zusammen, dass die Salären, die das Bistum bezieht, Salären sind, die deutlich in dem Sinn, was Pasteur, die Minister die Kult sind, verdienen. Und da kriegen wir auch zum Teil vorgeworfen, dass es ein paar sind, die nicht durchgehen für Laien, die normalerweise eine Familie haben und eben nicht zu libertär leben, für die auch anständig zu Lützburg das Leben zu bringen. Und das schmälert natürlich auch in einem gewissen Sinn für Laien die Attraktivität, für sich an der Lützburger Kirche zu engagieren. Das heißt, der wirklich ganz große Gruf von den Neuerstellungen sind geistlich, wo ich natürlich nicht brauche zu verraten, dass sie an der Hauptsache nicht gebürtig Lützburger sind, mehr von anderen Plätzen von dieser Welt kommen. Die Kirche fängt aber auch nach Leid angestellt. Das ist richtig. Spiel 100 Stück. Und die laufen via die Kirche fängt. Den hat rund 100 Salarien. Das geht aber von pur Hauptamtlichen an der Zentrale bis zu den pur kostenden Organisten und ganz, ganz viele Frauen und Männer, die an dem am Sektor sind von der Reinigung, also von Kirchen zu Botzen. Früher hat man einfach gesagt, Botzfrauen. Die nämlich stundenweise engagiert sind, sind noch ein paar Sekretären dabei, mir nicht viel. Also das als Summe sind auch 100 Leute, die auf dem Payroll sind vom Kirchenfonds. Mhm. Die Kirchenfonds, also arm aus denen, aber nicht, wenn ihr den Rapport liest, also Personellarmut, so man mal ein paar Benevolat, das sind auch bald 1000 Leute, dass man die auch mal ein paar hier nimmt, die auch dafür da sind, für die Kirchen an der Reize halten, so nicht mal anzurichten, an sie hier zu riechen, als ein Maske gefeiert geben. Die Fonds da wo 100 Häuser, 2300 Parzellen mit 1000 Hektar, nicht alles Bauterrain, 112 Appartementen, 430 Hektar Büsch, geriert 142 Kirchen, 350 gehörenden Gemengen an das Gauf bis dato auf rund 70 Plätzen gebaut. Ja, dann ist das ja Drückgrat von der Kirche. Wenn ich nicht sehe, da geben das Mengen, die Realität ist ein bisschen eng an, Herr Grotz. Ich muss ganz bisschen ausholen, für das der Kultkatholik zu Lützburg kann funktionieren, dass so Gottesdienste können gehalten gehen, Katechese kann gehalten gehen und so weiter, braucht die katholische Kirche rund 8,5 Millionen Jahre allein Funktionamentskosten. Mhm. Die müssen also abgerüstet werden für das. Wo kommen die Resetten hier? Die kommen ungefähr zu erhalten von den Kollekten, von den Dauern, von den Gläubigen. Da das also schon mal nicht neigt. Wir stellen allerdings fest, dass 2018, wo der Kirche von Antlieven gerufen ging, als bis loh, den Undeel von Resetten, Donen, Kollekten, können die so um die 5%, besonders in den letzten 3 Jahren, pro Jahr raufgegangen ist. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ein bisschen mehr Leute an die Masse gehen. Auf der anderen Seite muss man also quasi tauschend von den 1,5 Millionen Euro bei NRW rakriegen, notamment durch die Mise à Location von Immobilier, Patrimoine Immobilier, den an dem Kirchenfonds ist. Und das ist Gott sei Dank so, dass in Kirchenfabriken aktiv waren an den Jahren und probiert tun, die Patrimoine auch dementsprechend zu developieren, dass sie da Wohnungen können, auf dem Markt brücht gehen. Und das ist auch Gott sei Dank so, dass die Aktivität als hilft, den Verlust von den 5% ein bisschen abzufangen, so dass der Kirchenfonds engermaßen an einem Equilibrium aus. Mhm. Kann aber nicht sein, und du machst da vielleicht nach dem Satz, kann nicht sein, dass wir unser Patrimoine verscherbeln, weil wir den dringend brauchen, für Resetten zu generieren, für unsere Aktivitäten. Mhm. Sind die 142 Kirchen, die dir dann heute überhaupt auch nachzuhalten? Das ist eine große Frage. Wir haben da ein Problem, den Mengen ist auch der Wert, für das sie gewinnen mit der Regierung erörtert ging. Gesagt, sie wird die Kirchenfonds, hat dem ein Objekt gehen, da das den für zu garantieren, dass die Kultkatholiker funktionieren. Auch da war ein anderes Gesetz, da die wird die Konservation vom Patrimoine. Wird eben viel gesagt, dass ihn auch die Patrimoine muss konservieren, den ihn hat die Kirchenfonds hat impliziterweise ganz viel geschützten Patrimoine, den also auch muss konservieren, und da muss ich sagen, dass nicht genug suchen an dem Fonds für große Investitionen in die Richtung zu machen, weil um ist ein Dach, großen Dach von einer Kirche und drei Gemärke, großes Tableau und so weiter, und denen Moyen fehlt. Und muss ich da dabei suchen, dass da war komisch ist, dass die ganze Konservierungs- den Devoir de Conservation du auf der Schöllre nass lang eigentlich von dem Kirchenfonds auch von den Subsidien vom Inpamat konsideriert, während da die Patrimoine National ist, die sollte offen sein, dass der kann für die Verengen geguckt von der Nation, und da brauchen wir eine Hilfe. Wie viele Kirchen sind bis dato entfeuert gehen? Das sind da ungefähr 20. Du kommst da sicher nach noch. Also, gibt es ein Löscht, ein Blacklist? Nein, es gibt kein Blacklist, es gibt auch kein Plan von dem Bistum umgringen durch, wie von oben Ruf direkt zu so, und so viele Kirchen muss es zugemacht gehen, wir überlassen das den lokalen Entitäten der Kirchenfabriken. Wir werden nicht hinkommen, wenn es die letzte Möglichkeit ist, für auch Kirchen zuzumachen. Ich muss aber so, dass Zahlen auch weisen, dass ein Niveau von den Poren die Leute immens Erfahrung machen. Die Kirchenfabriken an die Glewisch. Für beispielsweise Heizkästen zu drosseln. Das gesagt, den auch in der Chiffre vom letzten Jahr, dass als Heizkästen raufgegangen sind. Ich sehe da noch nicht viel Solarpanel auf den Fällen. Ja, wenn der Dörper ausschnitt, da haben wir viele Tüten gemacht, das kann ich euch sagen. Ich werde Kirchen, die als gehören. Die Tüten haben gesehen, dass nämlich herzlich wenig Kirchen auf Ruhe kommen, weil da geht es erstens zu gucken, wie ist die Kirche orientiert, was sind auch Erwähnen, die beispielsweise vom Impact kommen, also als das Gebäude wird so geschützt, dass das in Panelen auf dem Dach nicht mehr geben, das Bild von dem Dorf, wo das ging rappassen, sind statische Probleme heinst du da. Wenn den Invest für beispielsweise den Dach so zu verstärken, mehr groß ist, wie das, was auf den Dach drauf liegt, bringt auch ein Problem so, dass man wirklich eine Analyse gemacht haben und profondeur, und leider Gottes nicht ganz viele Kirchen sind am Ende dabei rauskommen, die man nur mit Paneln und ich meine, nur 2 oder 3. Die größte Majorität ist so 350 Stück gehört in Gemengen. Du musst ja dann noch eine Kollaboration geschehen, die bei den engen Sächer mi engers, bei den anderen Männer, darauf sind ja wo ein bisschen angewiesen, als die okay, als die zufriedenstellen, so wie dir ich es vorstellt mit der Majorität oder so, da wo du kennst nach verschiedenen, wo ein bisschen mich verstehst, mich oder entgegenkommensweise. Mit der übergrößeren Majorität gibt es gute Relationen. Ich muss auch sagen, dass wir das ganz viel geholfen haben, dass in Arre von der Cour administrative, wo festgestellt ging, dass das doch möglich ist, für ein Gemeng dem Kirchenfonds ein Kirch nehmen, punktuellement zu gehen. 2021, ja. Nee, die Mertensfeld oder Hannertsmann-Zelven. Ja, für die Präzision, dem haben wir viel zu verdanken, weil daraufhin haben eine ganze Party Gemengen auf dem Modell, da sind sie übergeschwenkt, weil da sie mein Zölf, da tischt ganz tags, also den im Modell, den pur Hauptkirchen an einer Gemeng vier gesagt, und dann die viel Klänge, wo man just etwas bezüllen, wenn man sie tatsächlich nutzen, da das ein Modell, den Hölf da ist, mit Situationen als ganz ganz disparat, wir haben aber auch Gemengen, wo Kirchenfabriken noch bei der Fahrt sind, weil es Gemengen, die Kirchen aufgestoßen sind und wo nicht viel Moyen da sind. Nach einem Appell und einem Dösch vielleicht, den Dösch Kirchen, Dösch mit Civicol an Irsch? Gern. Also zehn Probleme da und ich meine, WWs Patrimonial, WWs Erl oder plus minus modern Gebäude, ich denke nun ein Tiedlinger Schmelzer, Kapelle, die gehen nicht so Erl, also never, wie tüß das? Ich meine, geknascht köst, guf gesucht am Gemenge Rot, für sie dann aufzustoßen, das geht natürlich schwer, da kommen immer Diskussionen, da hängen auch Emotionen in den Gebäude. Genau, das ist, also ich, für mich persönlich ist es so, dass die Aufstöße von einer Kirche immer die letzte Möglichkeit ist, die soll er betrügt sehen. Das ist aber so, dass es heißt, du nicht ernst das geht, doch bei Diedlingen wäre es mir ja nicht da. Die hätte mich noch durchgelöscht, sie für sie an dem Sinn zu retten. Es soll alles gemerkt in den Schmengen, eben aus den Gründen, dass aber Leute, die offen sind, nicht an die Kirche gehen. Also für sie aber eine gewisse Wichtigkeit, dass die Kirche erhalten bleibt. Es sind auch Leute, die nicht an Masse gehen, die aber trotzdem am Dach an den Kirche gehen, den Kerl zu fangen, ein bisschen Ruhe brauchen. Und wir sollen alles machen, dass wir können, die Kirche noch abhalten. Allerdings, wenn die materiellen Herausforderungen nicht mehr gesehen, muss ich noch zu dem Schrank bereit sein. Mhm. Da kommen wir mal auf Gitter, wo er von etwas lebt. Der Konvikt, was geschieht auf dem Sitz? Konvikt, meine Schnürf, dem Konviktsgärt, den alles andere Konvikt. Kleine Gebäude, wo ihr sicher mehr ans Teicht könnt bauen. Wir sind da an Gesprächen mit der Gemeinde Lützeburg, wie ihr euch könnt vorstellen. Wir hatten schon ein paar Proposen gemacht. Die Gemeinde hat nach Mengen, wenn ich das von dem letzten Stand gesehen nach Reformbedarf angemeldet. Wir werden und der Plan. Wir werden an den Gesprächen bleiben, dass ihr seht ihn natürlich ganz exposiert, dass Madame Polfer hat gern, dass du wenn quasi ein Entree an Staat, dass das auch dementsprechend sich ja nur urbanistisch durchstellt. Und dann hilft das ein Altersheim, ne? Dann hilft das ein Altersheim, richtig. Wir sind jedenfalls von einer Seite immer zu den Gesprächen bereit, wir hoffen doch immer von der anderen Seite. Wie das ist, du hast noch nicht, kann ich so, und nächstes Jahr rollt du den Bagger. Nur Händele, auf keinen Fall. Das ist auch eine Kapelle, die hat den auch benutzt. Die wird momentan von der anglikanischen Gemeinschaft genutzt. Ja. Mir, dass du so ein Hotel an so bestehen bleiben, dann das schon nach alles akut. Es gibt natürlich für das Funktionament von dem Site gibt es Ideen, aber das zu frei für dort war viel zu schwer. Wie hast du mal am Zins? Du hast ihre Konvikt nicht Gärt, mehr wohnen am Klosterpark. Hast du den Bagger schon Klostergärt schon gerollt? Ich bin froh, Herr Rotzwanne ging rollen. Das ist die Projekt, die am weitesten fortgeschritten ist, wo wir hoffen, dass wir aber in einer absehbaren Zeit zu der Konklusion können kommen, dass du den Permis kann kommen und dass wir da können aufhängen. Was ist dann da geplant? Sind das die Wohnunität? Wo sind wir nicht vorgeschafft? Du hast eine Mixität, das heißt, da werden ein paar Familienhäuser geplant, da sind aber auch natürlich Appartemente geplant und da sind aber auch Möglichkeiten. Wo können kleine Geschäfte dran kommen oder Kabinetten dran kommen, wo aber auch geguckt wird, dass Singlen beispielsweise, das ist natürlich ein Marché, den Lohnei sich formtut, können vielleicht ein Kummer an einer WG holen, also wir gucken, da eine Mixität hinzukommen. Mit dir geriert hat wie Lafayette? das am Moment nach an eisen Händen, wir gucken dann, wie man das hier noch konkret mise en place oder mise en pratique davon machen, da braucht man Partner, um das nachzugucken, wie man das vom Modell hier noch gesehen. Möcht du so, wie am Konvikt nächstes Jahr, über nächstes Jahr, ich weiß noch gar nicht, wie man da können noch ab. Schon nach keinen konkreten Termin kriegt, mehr ich hoffe, dass es aber aller spätestens an zwei Jahren kann. Du hast es geschehen. Wie hast du mit der Community, die bannend dem Karmel lebt, Kloster, wie die Community, das davon nicht betraf, weil ich muss Element gemerkt habe, also dass alles auch geguckt habe mit dem Inpair, weil den früheren Kloster von der Karmelitinnen als klassiert, die bleibt erhalten, mit einem kleinen Garten und drin, für das sie auch können, die Schwestern, die da sind, dass sie können auch noch ein bisschen spazieren gehen an den Areal, den also vom Kloster selber geht nicht ganz beursprucht mehr, sie behalten etwas. Mir das größte Beige, das hat also gebraucht, dann die Kommunität bleibt die Teilkälte von den sogenannten blauen Schwestern mit ihren blauen Tüniken. Ja, das ist im Moment, das ist nicht das so geplant, das ist eine ganz liebe Gemeinschaft, sie viele Leute, die bei sie an Gottesdienst gehen, das Platz du bei alles, alle Nationen. Eine ganze Reihe Aktivitäten an die Räume, die genutzt. So ist Kleister am Land, geht der NRS, so Pepping fällt mir nachher an, wem gehört so eine Proprietät? Also Pepping ist ja ein SPL, dann haben wir natürlich auch noch immer die Abtei von Kiew, wo wir hoffen, und dann haben wir ja auch nach Puff von unseren größten Kläster. Die gehören der Community von Kiew. Die gehören alle guten Kongregationen, und dort bist du nicht dran zu sein und nicht drüber zu sein. Schlug so die Lafayette sein, was du dann dort zu sein, das ist am Konzert. Es wird geschrieben, Holding von der Kirche 150 Millionen schwer, du wäre ja auch noch so. Also, wenn du der muss so wären, da wären wir ja gut raus. Ich habe schon gesagt, dass, wenn wir gucken, kommt Konsolidé, das eben der Bistum mit den verschiedenen Societäten, wo Lafayette die größte davon ist, dass die jetzt im Moment nicht fertig bringen, für den Defizit von dem Bistum zu absorbieren, dann hast du eben schon gesagt, dass wir nur an einer Phase sind, wo wir zwar viel Pläne haben, für zu developieren, mehr das aber nach immer der letzte Schritt hin, dahin, dass dann auch ein paar so fließen, dass das nicht gemacht ist. Das ist ein bisschen wie das vom Haft gesagt, gibt es ein Patrimon, mehr der Cash, den hast du nicht da, sodass auch kein Return on Investment mehr will, damit man nicht kann. Wir werden also auch als Tresorerie werden in den nächsten Jahren nicht mehr schaffen, für den Defizit ganz abgefangen. Und ich nach eng groß Gebäulichkeit vergehst, zu Gasperisch, Saint-Paul, wird als du geplant? Das muss ich gucken, es gibt verschiedene Ideen, das ist natürlich auch ein großes Hit, wo man froh wäre, wenn man könnte developieren, mit das nach einem ganz freien Stadium. Mit einem Moment sind auch immer da Flüchtlinge. Demandeur d'Asyl, ja, Flüchtlinge, einer Brüche am Hauptgebäude, an Hannen steht alles eitel, das heißt, die Druckmaschinen und alles ist nach Tel Caldo. Ja. Du hast an den Halle noch nicht geschieht. Sag mal, die Propst, wie sie am September, die Guff während engem Tag viel zelebriert, viel annonciert, was das du von da blieben? Schon eine Zeremonie, Masse kann ja nicht so in Erinnerung, wo viel Energie und Dynamik soll rausgehen, oder du noch etwas gemerkt, oder die Aussagen, die der Propst zu Louvain gemacht hat, hat das ganz quasi zunichte gemacht? Leider ein bisschen. Muss ich sagen, dass zu Lützeburg mir mal für dich selber froh wäre, dass der Papst gekommen ist. Die Visite ist eine Auszeichnung von der Lützeburger Kirche, aber auch vom Lützeburger Land. Lützeburg wäre da an alle Medien aller Un. Das soll die nicht verkennen. Es wären aber trotzdem ganz schlechte Wörter. Viele Leute, die sich mobilisieren tun, auch viele Leute aus dem Ausland. Der Papst hat manchmal durch die Gesten, die er gewiesen hat, die Bilder, die sind in ihm hängen geblieben, der da weiß beispielsweise, wie ihn, ob die behindert durchgegangen aus einer Kathedrale. Nur sie für dich begrüßt, du noch größerzugliche Familie. Die Gesten, dass er bei den Barista gegangen ist, Kaffee trinken, weiß, dass er einfach auch der bist von denen normalen Leuten, die all der Schaffe gehen, wertgeschätzt hat. Und da kann ich euch sagen, bleibt eine Erinnerung von Leuten, die als Rückmeldungen gehen haben, dass sie einfach froh wären, dass der Papst um weh in den Rosenkranz gehen hat, eine Aufmerksamkeit geschenkt hat. All das soll ich nicht verkennen. Du kommst, Louvain. Du kommst leider etwas, wo man nicht so damit gerechnet hat, denn das wäre dann die Visite an der Belge, die zum Teil da ja kontroversiert wäre mit verschiedenen Äußerungen. Und was eine Repercussion hat, muss ich sagen, auf Lützeburg. Wir haben das leider Gottes gesehen an den Zöllen von den Austrittern. Wie viele waren das? Wie viele Leute sind das dann da? Es sind längst an dem September, Oktober die 80 Leute ausgetreten. War der Peak als par rapport auf das ganze Jahr, wo drin ungefähr bis über 200 sind. Das ist also Mengen schon in Korrelation do, zu notieren. Und da merkt den einfach, wie Presse, wie Neuigkeiten ein Mode machen, weil ich Mengen, dass zu Lützburg selber die Leute nicht in große Ursache gehabt hätten für aus der Kirche. Das sind auch so, wären aber mehr wie unglücklich. Ja. Sommer Frau feindlich, wissen, ob ich so weit will gehen, aber das kann ich als Frau durchaus aber touchiert finden, ich werde die dort hinaus. So, ne? Oder man gesagt, wenn eine Frau zu einem Mann will gehen, dann leidet das nicht, an der Natur von der Sarah, gefällt man. Ne? Das ist einfach. Du lässt aber schon nicht die nicht hören. Ich meine, aussuchen, die. Aber hier schwätzt universell, der Pop. Ich weiß, egal wo und das ist. Das ist richtig, weil du so ein. Das ist eigentlich von dem, was denn zu Lützburg gesagt hat. Ich weiß, dass nicht verschiedene Frauenorganisationen gehen, die sich abgerichtet haben, gesagt hat, per favor, più bambini. Aber darüber rausgehen, dass man eigentlich nicht durchstößig ist, dass hauptsächlich das, was aus dem Ausland kommt, als einen Impact hat auf Lützburg. Das ist natürlich, der Papst meint wahrscheinlich auch so, nach der gar nicht, dass in unsere Gesellschaften gehen sie aber abgeholt, wie sie abgeholt gehen. Und ja, du kannst ja vielleicht doch auch so, dass das Vatikan vielleicht so lehren, wie Expressionen können sehen, wie sie verschiedenartig auch an den Kulturen abgeholt gehen. Aber ich will trotzdem, ich bin immens froh, dass der Papst geht. Ich bin froh, dass er sowas wie er ist. Und er hat ganz große Zeichen von Menschlichkeit. Und die sind mehr stark für mich, wie das, was die Ludo sicher geht. Da wünschst du mir auch noch gute Besserung. Meine ich auch. Voilà. Wird noch viel rein. Wir haben von den Kanner geschwärzt, für rund 8%. Ja, wo sind wir da mit den aktiven Gleivischen? Prozent oder an ja, das kann ganz schwer ja so, weil es zuletzt bei keine Hilfungen gibt. Wir haben noch schon ganz lang kein Zählsundig mehr gehabt. Ich kann just meine Erfahrungen schwätzen, weil ich ja. Die wäre sehr zu realisieren. Die wird es realisieren, die muss ich noch nicht fertig machen. Ich generiere mich nicht für zu so. Und einfach aufgrund von den Erfahrungen, die ich schon an den Poren, wo ich regelmäßig auch den Weg an der Masse ziehe, dass wir ungefähr 1% sind. Und auch drinnen. 1% von der Bevölkerung, wie ich so, ne? Von der Bevölkerung. Wir stellen fest, es gibt, besonders an der Stadt, gesagt, in der wir Melting Pot, ganz unterschiedliche Kommunitäten. Es gibt da, die sind um Aufstehen und es gibt da, die sind voller Leben. Und es gibt da auch, die wären bis für ein paar Jahre quasi tot. Und die sind ganz neu abgelebt. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass es ganz tags in zugewanderten Katholizismus ist. Vielleicht aber die zuletzt beschwunden. Es sind also Citoyen, Katholiken, die Kirche beleben. Die lebendigsten Gemeinschaften sind die, die irgendwie eine kulturelle Identität tun. Es sind auch durch die Zuwanderung aus ganz anderen Christgebieten beispielsweise, wo man neue Kulten bei uns an das Land kriegt. Da sind Kulten dabei, die sind mit uns unnäher, die sind also mit uns verbunden, wie die Greco-Katholiken zum Beispiel, es gibt Maroniten, es gibt immer mehr Kultgemeinschaften, die auch bei uns Kirchen aufruhen. Kirchen, die wir nicht mehr als uns für die katholische Kommunität brauchen, mehr, die wir dann anderen Denominationen Christianen zur Verfügung stellen. Das ist nicht ein Problem, die wir ein bisschen an dem ersten Block hatten, dass wir das spirituell, das ist an sich nicht bang. Die Leute brauchen ihren Wortbespruch getreu immer eine Source, wo sich keine Ressourcen ehren müssen. Muss ich also ich bin dafür, dass die realistisch ist. Die Erhebungen, die wir haben, die Lest, die ich kennen, die Stadttag publiziert hat 2023 an den Regaren, da geht denke ich auf hier geholfen, dass zu Lützburg die Leute so eine Religion spielt zu 75% bei denen, die befroht sind zu Lützburg, keine Rolle. 75% so keine wichtige Rolle. Es sind eher 50%, die sagen, Gott spielt für mich keine wichtige Rolle. Das ist das soziale Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld, an dem wir uns heute alle guten Kulten bewegen. An dem muss ich noch Rechnung drohen, so dass ich eigentlich über all das, was mir aber auch im Leben feststellen, sich an denen Umständen nicht mehr kann freuen. Also ich freue mich mehr und dem Leben, was du hast, wieder dass ich dem noch trauere, was nicht mehr du hast. Kurz Pause, da fahren wir weiter mit zwei Wörter aus dem Lateinischen Caritas an Verbum Spei. Wenn ihr nicht wissen werdet, da geht es, geschwöge Wurz in 9 Minuten auf Halfa. RTL, Background am Gespräch. Ja, dann mit 20 bis weiter mit dem Weihbischof, dem Leo Werner. Herr Werner, all Jahr wird ja mit neuen Surprisen so erzählt. Wir führen das immer Vakanzen, das Tournament von 61 Millionen Euro bei der Fondation Caritas bekannt gemacht, die jamais vu an Sänger heißt. Damit wird Caritas mit einem darauf den anderen auf der Intensivstation zwar noch nicht verheizt, aber auch von Rekordzeit von PwC liquidiert. Das tut sich sicher persönlich wehgedauert, dass zu dem Skandal kommen. Vielen andere Benevolen, also es Leute aus dem Sektor auch. Viel Kritik auf tun, aber weil dem Erzbistum nicht für Caritas da wäre. War das so? Hat er keinen helfen? Das ist ein gut froh. Das ist so, dass ich selber, wie die allermeisten Lützebäuer, die davon gewogen sind, wie an einer Schockstarre war am Anfang, das war bald nicht für möglich zu halten, die Ampleur von den Detournementen da und Frieden sich, wie das konnte passieren. Da nutze ich relativ sicher auch der Premier gemeldet, den gesagt hat, geif probiert gehen für die Plätze zu halten, geif probiert gehen für die Aktivitäten zu halten. Das war für mich, ich sage nicht mal als meine Wahrnehmung, eine gewisse Beruhigung, weil ich wusste, wenn ich nicht so eine Organisation habe, mit der Envergure, mit den Leuten, dass du nicht mehr könnt ihnen helfen, den auch über die nötigen Mäuer ein Kind verfügen, wie das zu machen. Wir sind effektiv am Anfang nicht an Detailer angeweiht gehen. Wir haben verschiedene Novellen gekriegt, per E-Mail, von, notamment von der Madame Ries, die Member aus von dem Conseil. Noch immer, die heißt ein bisschen gesagt hat, wie jetzt steht, die hat auch ganz hier gesagt hat, der Premier will für die Gehälter anstehen. Das ist also ganz lang so gegangen, dass es effektiv kein Gespräche gab. Bis dann mal ein Kehr ein Gespräch hatten, wo dann notamment den Herr Billon, den dann von dem Conseil angesagt, die wir an der Cellule de Crise zu einem Gespräch kommen. Da waren ein immensen Druck auf jeder Ränge, für Payen zu bezahlen, auszubezahlen, für zu gucken, wie geht es laufieren. Und effektiv, das für dir gesagt tut, ganz sicher, als PwC du ans Spiel kommt, für die Sache in einem gewissen Sinn zu riechen. Und du warst da ganz raus? Wir waren da gut nicht dran. Mhm. Die geht von der Spezialkommission an einem guten Mond gehört, oder das Invitation direkt durchgeholt, oder wäre es für dich, wie die Leute von Caritas und PwC mal, was soll man dann da noch viel oder viel mehr so, wie der Logist heimgesucht wird. Also, wir haben einen Brief gekriegt von der Chambre, wo wir invitiert sind, wenn ich richtig an Erinnerung habe, also den 12. März. Richtig. Wo wir morgens um 10 Uhr werden gehen und ich selber werde dahin gehen mit dem Ökonom-General. Mhm. Der Kardinal wollte doch nicht mit? Nein, der Kardinal an der ganzen Woche ist der Kardinal am Ausland. Wir haben zwei Daten proposiert gekriegt an der Woche, mit der Kardinal ist doch nicht da. Mit so drüber nicht ganz viel ähnlich wie heute. Also, die Beantwort froh, aber gefragt hat, ja, hat er dann nicht mehr aktiv Rolle könnten hüllen, dann gibt wahrscheinlich ein Derulement nach ein Kehr ja, abgewickelt, gefroht, zu welchem Zeitpunkt gut oder wie informiert. Mit ihr könnt die richtige Offer, ja, wenn ich noch richtig verstehe, nicht, ob man das gelöst, wie ob man es Dealer oder Aktivitätsdealer zu überholen. Also, wir haben an einem Gespräch erst geguckt, gehen, wie soll es weitergehen, das relativ klar ging. Sollte ja kämen, eigentlich suchen an die Al-Caritas. Jedenfalls nicht auf Konten von der Al-Caritas überweisen, natürlich etwas Neues hat müsste kommen. zu einem bestimmten Moment als gefragt gehen, wie denn, ob der Bistum sich könnte vorstellen, an einer neuen Entität mitzumachen, wo wir gesagt haben, ja, wir wissen aber gerne, wie dann die neue Entität, wie gibt es dann ausgesehen, was wären dann die Valeure von der Entität. Wir haben gefragt, ob wir könnten dann beispielsweise ein Brouillon von Statuten kriegen, dass er auch gesagt hat, wir geben die kriegen. Enfin, da konnten wir nicht gesichert. Es sind Forderungen pekuniärer Art gestaltet gehen, was gibt gebraucht gehen, das wären Chiffren, die sich enke wert über 5 Millionen, 5,5 Millionen, enke wert 7 Millionen, notamment was den internationalen Bereich gibt. Und betreffend an, wie wir auch an der Kommunikation gesagt haben, wir haben eine interne Analyse gemacht, und ich habe schon gesprochen, ein bisschen über die Situation von den Finanzen von dem Bistum. Und wir wären außer Stand, jedenfalls für die dritte Summen, auf den Tisch zu legen. Wir haben gesagt, wir wollen etwas machen. Und wir haben schlussendlich, am Ende kommt, ziemlich zum Schluss, mal gesagt, wir gingen dann denen wollen helfen, die am schlimmsten drauf wären durch die Skandale, und das wäre die Madabista von der Caritas am Südsudan. Wir haben dann 330.000 Euro dahin überwiesen. Was interessant ist, an dem Zusammenhang ist, das Wort hat ein ich sondage gemerkt, wie sie das mit Dach machen, so ob eng bestimmte Frau. Wie fand ihr das, dass der Bistum Lo 330.000 Euro für die Caritas in der Südsudan überweist? Sie da dummert da d'accord, sie da dummert da nicht d'accord, ich weiß nicht, ich bin zerrappt. Wenn er da die zusammenhält, ich bin nicht damit d'accord und ich bin zerrappt, wäre das eine große Majorität. Was ein bisschen komisch ist, wenn auch nicht alles von so kleinen Sondagen waren, aber über 400 Leute, die ich gesehen habe, die damit gemacht haben. Es gibt Momente, wo wir jedenfalls an der Dota-Situation nicht konnten mehr machen. Wir sind noch tun, wie wir zusammen waren. Wie gesagt, Ginas, wie klar, dass es dem Sack los ist, dass eine neue Entität gegründet ging, wo klar war, wir sind nicht dabei, weil es dann an dem Kommuniqué, die mir gelesen so wie all die anderen auch, dass es eine Entität für die Independent für an die Last gelesen wird von dem Rezo von der Caritas. Also als an dem Gespräch auch gesagt, ging, dass wir auch von den Bedingungen gewesen für die Stadt, für weiter Konventionen zu machen, für weiter können dann die Aktivitäten an der Richtung eben auch noch das Personal zu garantieren. Die sind noch immer im Verwaltungsrat per Person interposé vertreten von der Fondation. Also eine Resurrection an irgendeiner Form möglich, als der Bistum wird in so einer Form interessiert, dass man sich ein bisschen etwas speerspitzt von der Sozialdoktrin oder Soziallehre, die ein dummer Kind nicht noch vier treffen oder Oberstuhl los. Also zu dem letzten, das ist eine richtige Katastrophe. Das ist ein immense Schuld entstanden, den weit über die materielle Schuld herausgeht, dass den der Logo so tut. Darüber raus, zu dem ersten Punkt von Ihrer Frau, ich selber gesehen, einen ganz regelmäßigen Aufstand, Membren von dem Conseil, von der Rest Caritas, das was noch bleibt. Wir treffen also ungefähr einmal am Monat, alle fünf Wochen. Und Ziel ist, dass das, was Lona von der Caritas da ist, nicht an eine Liquidation könnt. Jedenfalls nicht an eine forcierte Liquidation. Wir wollen alles machen, das ist besonders auch die Benevol, die bis dahin immer die Kerle gezogen haben, an dem Conseil, für das ein Rest Caritas kann bleiben, das viel zu frei zu sehen, ob das gelingt. Es sind immer Forderungen von Gläubiger, die müssen können bedingt gehen. Der Staat tut der Caritas in Emprunt gehen von 5,2 Millionen, die müssen noch einmal zurückbezahlt gehen. Das ist also inevitabel, dass das Patrimoine von der Caritas verkauft gehen. Das wird geschehen. Das muss raisonabel geschehen, für das in Hoffnung besteht, dass nach etwas bleibt, worauf sie dann an einer Zukunft, wo ich nicht sagen kann, suchen, ob das kurzfristig oder mittelfristig ist, Kind drauf abbauen. Das heißt, aufwickeln auch, ob dem Niveau aus, aber dann den nächsten Schritt, verstehen Sie, ist das so richtig? Also nicht aufwickeln in dem Sinn, dass Logik nicht jeder hat, das wir gerade verhindern. Mit das klar, das muss Patrimoine veräußert gehen, für Liquiditäten zu schaffen, für Gläubiger zu bedingen. Ja, aber noch kann es ja nicht für seine Fondation sein, die nach Recht Patrimoine geriert. Wenn ihr Recht Patrimoine da ist, dann ist die Patrimoine ja immer gedurcht, dass kann angesagt gehen, für Aktivitäten zu machen, Personal. Das wird unvorstellbar, dass das die Wohltätigkeitsorganisation wie Caritas, wie man so lo kann tun, mit pur 100 Leuten, mit den Aktivitäten, die sie abweisen, hat, dass sie Kinder so etwas denken. Da war nicht etwas Neues, ein Revival gibt, da wird das mal ganz klein müssen aufhängen. Gehen das Salären aktuell bezahlt? Ja, gehen das pur Salären bezahlt. Ja, das möchte aber auch nicht die großen... Das möchte schon eine Belastung aus, weil auch pur relativ höher dabei sind. Wir hatten davon die neue Kommunitäten jetzt, los immer dann dabei. Wir waren auf dem Mond vom Kardinal, hat sich die kontroversiert Werbung Spee Kommunität 2016 zu Asch etabliert. Lümmer an der Zwischenzeit genug Iwatz gelesen, dass eine Brüderschaft, ich meine, ganz kurz, sie sich auf den Marie-Dominique Philippe berichtet, die war selber ein Fall von sexuellem und spirituellem Abus verwickelt, 2006 verschied. Ich will dann eigentlich mit den Leuten den haben, und sie sollen die Aktivitäten von allem zu Asch sind, die bis der Sommer stoppen. Was genau reprochiert dir hinein? Muss ich ganz bisschen ausholen. Also, den Marie-Dominique Philippe ist der Gründer von einer anderen Fraternität Saint-Jean, wo es ein ganz rein nachweislich Abüen gesehen. An Werbung Spey als am Anfang geholt eine Dissidentengruppe, die sich davon rausgebildet hat, an die hier heimisch tut eigentlich an Mexiko, also dass die geistlich, die von da kommen, die sind geistlich von der Diözese Saltillo an Mexiko. Es ist so, dass es eine gewisse Doktrin gibt von der Marie-Dominique Philippe, Amour d'Amitié. Den geht auf den herrlichen Thomas, auf den Aristoteles. Das tut kein Wert, wie nur an große Details zu gehen, das negativ darunter ist. Dass es, wie sich ja nur herausgestellt hat, möglich wäre, dass Leute, die effektiver Bühe gemacht haben, sich berufen auf eine Spiritualität. Das heißt, dass es kommt, eine Rechtfertigung gehen mit Spiritualität, mit Mystik, für etwas, was ohne für sich eine sexuelle Praktik wäre. Ist das doch so geschieht? Das also zu Lützeburg selber haben wir kein eng geplant gekriegt, gehend ein von den Brüder, an dem Sinn, dass es mit Minere gewesen wäre, dass ein neues Element kommt, was so war, dass ich von den Patern mit einer erwachsenen Person in Relation hat. Und innerhalb von der Relation gaufen es Undeutungen, dass die, was man so den Enseignement nicht komplett außen vor wäre. Ich kann aber Lodo. Die Koppel nur zwei Kanner. Die Koppel nur zwei Kanner. Ich kann Lodo nicht. Das ist ja schon ein Ergebnis von einer. Ja. Ja, das ist schon ganz physisch. Nee. Wir haben Angst, Gift debordieren oder wir haben Durobsin. Durobsin, das ist ein bisschen den Element Déclencheur und den Kardinal als ein Offizial, als ein Kirchenrechtler, der man beauftragt, eine Enquete zu machen, den eben dann auch viel mit Dave auch noch gegangen. Also das kann ich so, und das habe ich nicht einfach gemacht, es sind bald 300 Seiten, die er zusammen geschrieben hat, und wo er auch neue Erkenntnisse, besonders auch eine Etude, die gemerkt hat, dass bei Saint-Jean im Jahr 2023, wo auch Nenke hingewiesen ging, als ob den Enseignement, wo er die auch analysiert hat. Die Leute sind auch damit konfrontiert gegangen. Und der Kardinal hat Decisionen geholt, die ihn für richtig fand. Und die sind an der Hauptsache die, dass sie will, weil auch ein Element da wäre, wo Vertrauen an die Fraternität da ein bisschen strapaziert ging, als die hat gemerkt, wie zu sagen, lo feiern wir die Kollaboration nicht viel. Was heißt jetzt konkret, wie viel der Pateren wieder sie nennt, dass sie noch relativ junger, brauche ich noch nicht eher Männer da vorzustellen, die auch Massen animiert haben an der Domonerie von der Uni, das ist ja nicht nicht. Da sind ja immens viel Junker, die auch sicher da defiliert sind, die halten da ab, okay, die Aktivitäten haben Teil kein Lob oder wen ersetzt sie? Die Aktivitäten halten um Urlaub. Sie werden also sie haben natürlich eine Zeit, kriegen eine Übergangszeit, wie das doch zu ermöglichen. Muss ich auch, dass sie mit Menschen dort in dort sind, die muss ja eine neue Perspektive mal für dich sich sichern. Meine neueste Informationen sind die, dass wahrscheinlich im Osteren sie werden fortgehen. Es wäre schon eine Party, Patre vier noch fortgegangen. Ich meine, es wäre ungefähr nach vier da. Muss ich dabei suchen, ne? Dass mir, das sind die Leute, ein ganz großes Abbauerbicht gemacht und zu Esch. Hier Gottesdienst, da wäre voll. So ein ganz großes Erbicht gemacht, auch vis-à-vis von Jungen. Die Jungen sind nur die am von Golden die Paar nicht richtig verstehen, die den noch bedauern. Das heißt, die haben auch in Zugang hatten zu Jungen. Das an all der Zeit nirgends ein Keir etwas von einem Abü geschieht, jedenfalls, dass das nicht gesucht ging, muss ich auch das fairerweise immer suchen. Und wir feiern da also weder den Foyer Saint-Jean-Paul II an der Formatine führen, es gibt aber Gespräche, es gibt schon angedacht von einer Community. Wir werden aber ein bisschen blauäugig, die Leute 2016 kommen zu lassen. Weil so das Nomen dort von Marie-Dominique Philippe an so Führung singen, dort an den Jahrzehnten, wenn ein bisschen Publikationen liest, gehen immer näher. Ja, Reproche waren das von Feen, hier selber an seinen Kommunitäten wieder so, die nur und vielem Leuten, was die auch in der Bühne sind. Also geht ihnen dann nicht hin, also in Kommunität abholen? Das wird für eine ohne Not. Der Kardinal selber hat gesagt, dass er vielleicht hat können mehr für dich recherchieren. Dass im Nachhinein kann ich das, ich muss ihn vielleicht doch den Vorwurf sich gefallen lassen, dass ich nicht tief genug analysiert tut. Es gibt schon ein paar kritische Stimmen, das muss ich sagen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch viele Stimmen, die Positives gesagt haben von der Gemeinschaft. Und muss ihn aber auch ein Stück sagen, dass gerade an den letzten Jahren, der Bist von den Etüden, die gemerkt sind, die sind noch nicht so rezent. Die sind rezent gemerkt, da sind neue Elemente dabei gekommen, die eben auch noch wichtig wären an dieser Enquete. Und die auch viel an der Form noch nicht so gut. Kirch ist natürlich besonders am Fokus, eben wenn es im Fall von Abü oder Versicht im Missbrauch jetzt geht, eine Kommission gauf auch hier am Land angesagt, ich denke, für rund 15 Jahre, weil das funktioniert die nach immer an, gibt es noch immer Meldungen an dem Fall gemacht. Wir haben einen Missbrauchsbeobachter, die ganz guten Job macht. Sie wird Ende des Monats, so wie sie das dann letzte Jahre nicht mehr gemacht hat, den Bericht veröffentlichen. Das ist also nicht so, dass die Presse muss alles nachlaufen, aber von sich aus geht Missbrauchsbeobachter ihr Rapport raus. Sie wird das also logisch auch machen. Es sind Mengen ist zwei Fälle gemeldet gehen, alles Fälle, die lang zurückleihen. Ich weiß selber noch kein Einzelheiten dort, so das wird Missbrauchsbeobachter Madame Jungers zu gegebener Zeit selber merken. Es leidet nicht viel, was lo an Eis Zeit gibt Rasspiel. Am letzten Jahr zwei Fälle. So. Ja. Und nur, dass die weitergehen und nachgehen, wäre das wertig genug für ich selber habe den Dossier nicht mehr erinnert, mir das möchte general, wie kann ich kann nicht so, und dann, das seht ihr auch Missbrauchsbeobachter an ihrem Rapport, dass den general, wie kann all Dossier weitergehen. Ich fall wenn nicht verjährt, der frühere Pastor von Belair verurteilt sieben Jahre Prison auf Sursee und hat dagegen geklaut und wollte für den Menschheitsgerichtshof gehen, dann Notgauf gesucht und schnuggeliges Kirchen intern, können wir dann recht etwas machen, weil das gegen den Mann geschieht. Nein, das ist ja, also hier darf ja keine öffentliche Massen halten, hier ist Privatier. Das ist der Gerät, kriegt auch keine Pension mehr, oder? Ja, eine staatliche Pension. Ja, das Pensionsrecht dauert in dem Fall. Das ist ja nicht mehr hier am Land aktiv und mit der Kirche. Hier hat keine, hier ist an der Pension und hier hat keine öffentliche gottesdienstliche Aktivität. Und ihr seht, die Kirche steht auch für soziale ja an. Und da seht ihr dabei, Herr Werner, eine C-Familie, wie zu früher gehofft, ich erkläre mich, geht es nicht mehr. Kein direkt Influenz oder viel Gespräche mit dem CSV, LCGB, Gieden an Scouten, nicht mehr direkt mit der Caritas, die Fortgewo Mediahüsverkauf aus der SBL Brocker gehofft sich rausgezogen, die 7 Internate geriert, das ist ein Desengagement, Herr Werner, als das dann nicht à l'encontre von dem, was notamment ihre Chef, der Papst, sieht, an einer von seinen Aussprachen, sollten wir können nicht sitzen bleiben, sollten nur der Welt sie not, wir müssen abstehen. Das tut dann, dass der Richter zurücksetzen, sitzen bleiben. Ich finde, du bist ein anderer, der sagt, wie dir. Ich hoffe nicht. Ich meine nicht, dass der Papst so gegen wollen, dass wir nur gegen ein Klüngel machen mit der Politik. Wenn der Caritas-Skandal also ganz schlimm ist, tischt aber nicht, dass die Kirche kein Caritas mehr ging machen. Also ein Pastoralrot, also am Gang und den Tour durch das Land zu machen, dann eng von den Erkenntnissen als die, die als selber ein Stück erstaunt tut, dass gerade die Wolle von der Diakonie auf lokalem Plan den ist, den in überall Ball findet. Es gibt engagiert Christen, die am Niveau von den Flüchtlingen, am Niveau von den Sans-Abrien und so weiter aktiv sind, nicht nehmen zu Bauneweg, nicht nehmen zu Einzer, aber wir fanden das Engagement von den Christen, das soziale Engagement, den hat den als nicht verschwunden. Auch von Caritas in der Form nicht mehr existiert. Und das muss man behalten. Und wir werden in dem Sinn, sind wir die Kirche von dem Franziskus, weil er gerade dort behält, Präsenz bei den Kranken, Präsenz bei den Prisonieren. Von all den Pastoralen wird nicht viel geschwärt. Von unseren Leuten, die da für da an der Klinik sind, an den Altersheimen sind, benevolen. Wir wollen nur am 20. Mai benevolen, die sich wollen auf dem Gebiet engagieren. Von der Prisonspastoral beispielsweise wird nicht viel geschwärt, weil nicht da bringt. Mehr Kirche also viele Plätzen diakonisch präsent und das bleibt. Und ich hatte spüren, du hast einfach die Sitz, den Pilger von der Hoffnung. Finisch. Das ist gut. Und ich sage vielmals merci für die Erklärung. Hier waren noch eine Flottfußvakanz. Ihr steht ja schon Retreat an, die ihr könnt auch noch eine fruchtbare Fastenzeit. Apropos dann fortfahren an Auslandsmissionen. Nächstes Jahr auf dieser Platz, der Vizepremier und Außenminister Xavier Bettel, das Ganze. Umgegangen von der Bundestagswahlen. Herr Werner, vielmals merci, dass ihr heute bei uns seid. Merci auch.